Er überquerte den leeren Platz und wandte sich zur Ecke Durango. Von weitem erblickte er das Ziegelgebäude. Das erste Mietshaus, das zu Beginn des Jahrhunderts gebaut worden war. Ein rotes Monstrum mit ritterburgähnlichen Türmchen und Schieferdächern. Eine billige Mietskaserne für Bedürftige. Dahin musst du gehen, hat Elisha gesagt und ihm mit Bleistift eine Nachricht auf den Rand der Zeitung geschrieben. Was kann ich für Sie tun? Ich dachte an Raimu in dem Film Die Frau des Anderen. Es war der Fahrer des Sammeltaxis, mit dem ich die Strecke vom Zocalo bis zum Hilton gefahren war. Elisha schickt mich. Meine Frau ist und bleibt eine barmherzige Schwester. Kommen Sie rein. Was ist in dem Gesicht passiert? Kann ich mal telefonieren? Don Memo hob ein Kissen vom Bett hoch. Darunter stand der Apparat, wie eine schwarze, ausbrütende Ente. Mexico City Hilton. Was kann ich für Sie tun? Hier Maldonado, Apartment 906.